Abschnitt 7 aus Leben und Abenteuer des weltbekannten Seeräubers Bob Singleton von Daniel Defoe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fünftes Kapitel, Teil 2. In der Zwischenzeit betrieben wir unter Beihilfe der Neger emsig unsere Goldwäscherei, und unser kunstreicher Schmied, der durch die Übung so gewandt geworden war, dass er das Metall in alle Formen zu zwängen wusste, hämmerte und feilte wacker darauf los. Er bildete Elefanten, Tiger, Zibetkatzen, Strauße, Adler, Kraniche, sonstige Vögel, Fische, kurz alles, was ihm einfiel, in dünnen Goldblechen, denn Silber und Eisen waren fast gänzlich verbraucht. In einem der Orte dieser wilden Volksstämme wurden wir sehr freundlich von dem König aufgenommen, und da er eine große Freude an dem von unserem Schmied verfertigten Tand hatte, so verkaufte ihm derselbe einen aus dünnem Goldblech geschnittenen Elefanten zu einem ungeheuren Preise, indem die Negermajestät in ihrem Entzücken nicht eher ruhig war, als bis er fast eine Handvoll Goldstaub, wie sie es nannten, dafür gegeben hatten. Diese mochte ungefähr 24 Lot wiegen, während der goldene Elefant kaum für einen Louis-d'Or, eher weniger als mehr, Gold enthielt. Unser Künstler war so ehrlich, all dies Gold in den gemeinschaftlichen Schatz zu legen, obgleich seine Kunst und seine Mühe ihn für solche Erwerbungen billigerweise bevorzugt hätte, aber wir hatten in der Tat auch nicht den mindesten Grund, bei solchen Anlässen knickerig zu sein, denn unser Führer sagte uns, wir wären stark genug, um uns zu verteidigen, und da wir hier bleiben könnten, solange es uns gut dünkte, so könnten wir mit der Zeit jeder wohl 100 Pfund Gold zusammenbringen, wenn wir nur wollten. Er fügte noch hinzu, dass er sich wohl ebenso sehr nach der Heimat sehen als irgendeiner von uns. Wenn wir aber unseren Marsch etwas nach Südost richteten und einen geeigneten Platz für unser Hauptquartier aussuchten, so würden wir Mundvorrat in Menge finden, so dass wir uns von dort aus in den Flüssen der Gegend verteilen konnten. Ein Aufenthalt von 2 oder 3 Jahren müsste uns einen unberechenbaren Gewinn abwerfen. So verführerisch auch dieser Vorschlag war, so sagte er doch keinem von uns zu, denn es war uns mehr darum zu tun, nach Hause zu kommen, als reich zu werden, da uns die über ein Jahr dauernde Reise durch Wüsten und Horden von wilden Bestien aufs Äußerste erschöpft hatte. Die Zunge unseres neuen Bekannten barg jedoch eine Art von Zauber, dem sich nicht widerstehen ließ, denn seine Gründe waren schlagend und seine Beredsamkeit hinreißend. Er sagte uns, es wäre unklug, die Früchte unserer Mühen nicht einzuheimsen, nun die Ernte da wäre. Wir sollten nur bedenken, welchen Gefahren und Kosten die Europäer sich mit Schiffen und Mannschaft unterzögen, um ein bisschen Gold zu holen. Und es wäre unverantwortlich, wenn wir mitten im Reichtum der Erde mit leeren Händen davongehen wollten. Wir wären stark genug, um uns durch ganze Volksstämme durchzukämpfen und könnten später nach jedem Teile der Küste kommen, der uns anstünde. Wir würden uns aber nie vergeben, wenn wir nur mit 500 Guineas Gold unsere Heimat erreichten, wären wir ebenso leicht, wenn wir nur gewollt, 5.000 oder gar 10.000 oder so viel uns beliebte hätten mitbringen können. Er sei zwar nicht begehrlicher als wir, da es aber einmal in unserer Macht stünde, Ersatz für all unser Ungemach zu bekommen und uns für unser ganzes Leben eine behagliche Existenz zu sichern, so würde er sich nicht treu und dankbar für die Wohltat, die wir ihm erzeigt, erweisen, wenn er uns nicht auf die Vorteile aufmerksam machte, die wir zur Hand hätten. Er hoffte es auch unserem Verstande einleuchtend zu machen, dass wir in einer Frist von 2 Jahren bei gehörigem Fleiße und unter Mitwirkung unserer Neger für jeden der unsrigen 100 Pfund Gold und im Ganzen vielleicht 200 Tonnen Elfenbein gewinnen konnten, während wir, einmal an der Küste angelangt und getrennt, ebenso wenig in die Lage kommen würden, je wieder diesen Ort zu sehen, als der Gottlose den Himmel zu schauen bekäme, so sehr er sich auch danach sehnte. Unser Wundarzt war der Erste, der auf diese Beweisführung einging, und der Geschützmeister folgte seinem Beispiele. So großen Einfluss aber auch diese beiden sonst auf die übrigen ausübten, so hatte doch keiner Lust zu bleiben, nicht einmal ich, denn ich konnte mir keine Vorstellung von dem Werte einer so großen Summe machen und wusste nicht, was ich damit anfangen sollte, wenn ich sie einmal hätte. Ich meinte, ich besäße bereits jetzt genug, und meine einzige Sorge wäre, wie ich, wenn ich wieder nach Europa käme, Kleider kaufen und mit dem Rest so schnell als möglich fertig werden könnte, um so dann wieder auf See zu gehen und neue Abenteuer aufzusuchen. Dessen ungeachtet gelang es meinem Landsmanne endlich, uns durch lockende Worte zu einem halbjährigen Aufenthalt in der Gegend zu bereden, indem er uns sodann gern gewähren lassen wollte, wenn wir auf unserem Entschlusse beharrten. Wir haben dann unsere Zeit recht gut benutzt, denn in den 5 Monaten unseres dortigen Aufenthaltes sammelten wir außerdem, was wir schon früher besaßen, so viel Goldsand, dass bei der Teilung auf jeden einzelnen 5 Pfund und 8 Lot trafen und für die Werkstatt unseres Künstlers noch 6 bis 7 Pfund übrig blieben. Wir gedachten nun, die Reise nach der Küste anzutreten, um endlich unserem Wanderleben ein Ende zu machen. Aber unser Führer lachte uns aus und meinte, wir würden das wohl bleiben lassen, denn mit dem nächsten Monat beginne die Regenzeit und dann könne von einem Aufbruch nicht die Rede sein. Dies war in der Tat ein sehr begründeter Einwurf und so entschlossen wir uns denn, uns hinreichend mit Proviant zu versehen, um nicht im Regen danach gehen zu müssen. Nun brach die Regenzeit an, die uns über 2 Monate fast gänzlich auf unsere Hütten beschränkte. Die Wasser schwollen in einem Grade an, dass sich die kleinen Bäche und Flüsse kaum mehr von großen, schiffbaren Strömen unterscheiden ließen. Sobald sich das Wetter wieder aufklärte, sagte uns der Engländer, er wolle uns nicht drängen, länger zu bleiben, da wir uns ja doch nicht darum kümmerten, ob wir noch mehr Gold bekämen oder nicht. Wir wären freilich die ersten Europäer, von denen er je gehört, dass sie gesagt hätten, sie besäßen genug von diesem Metall, und von denen sich in Wahrheit behaupten ließe, sie möchten sich nicht einmal die Mühe nehmen, sich danach zu bücken, obgleich es vor ihren Füßen läge. Er habe uns indes einmal das Versprechen gegeben, nicht weiter in uns zu dringen, und wolle es auch halten. Trotzdem aber müsse er bemerken, dass nach der Zeit der Überschwemmungen das meiste Gold gefunden würde und dass wir nach 1 Monat Tausende von Wilden das Gebiet durchziehen sehen würden, um für die europäischen Schiffe, welche die Küsten besuchten, Gold aus dem Sande zu waschen. Sie wählten diese Zeit besonders deshalb, weil die Gewalt der Fluten stets eine große Menge Goldes aus den Bergen spüle, und wenn wir ihnen den Vorrang abliefen, so könnten wir wohl außerordentliche Dinge finden. Dies klang so eindringlich und überzeugend, dass sich die Nachgiebigkeit auf allen Gesichtern aussprach. Wir sagten ihm daher, dass wir bleiben wollten, denn so gern wir auch alle gegangen wären, so ließ sich doch der augenscheinliche Aussicht auf so großen Gewinn nicht auf die Dauer widerstehen. Er sei jedenfalls sehr im Irrtum, wenn er glaube, wir wünschten nicht, unsere Goldvorräte zu vergrößern, und er möge dies daraus entnehmen, dass wir nunmehr fest entschlossen wären, die Vorteile, die sich uns böten, nicht von der Hand zu weisen, sondern sie aufs Beste zu nutzen und so lange da zu bleiben, als Gold zu finden wäre, sollten wir auch noch ein 2. Jahr auf dem afrikanischen Kontinent zubringen müssen. Er war über diesen Entschluss über die Maßen erfreut, und mit dem Eintritt der günstigeren Witterung begannen wir nach seiner Anweisung, die Bäche und Flüsse aufs Neue nach Gold zu durchsuchen. Anfangs lohnte sich dieses Geschäft wenig, denn das Wasser war noch nicht ganz gefallen und in sein gewohntes Bett zurückgekehrt. Aber nach einigen Tagen wurden unsere Bemühungen mit einem schönen Erfolge gekrönt, da wir das Gold in größeren Mengen und in gröberen Kornern als je zuvor fanden. Einer unserer Leute wusch ein Stückchen von der Größe einer kleinen Nuss aus dem Sande, welches unserer Schätzung nach wohl 3 Lot schwer sein mochte. Dieser Erfolg steigerte unseren Fleiß, und im Verlaufe 1 Monats brachten wir an 60 Pfund zusammen. Nach dieser Zeit bedeckte sich jedoch, wie uns der Engländer vorausgesagt hatte, die Gegend mit wilden Männern, Weibern und Kindern, welche den Flüssen und Bächen nachgingen und selbst in dem trockenen Lande nach Gold spähten, so dass unsere nunmehrige Ausbeute durchaus keinen Vergleich mehr mit der früheren aushielt. Dagegen fand unser Künstler ein Mittel, andere Leute für uns arbeiten zu lassen, ohne dass wir einen Finger zu rühren brauchten. Denn noch ehe diese Leute erschienen, hatte er eine beträchtliche Menge seiner Spielsachen zu ihren Empfange vorbereitet. Der Engländer war der Dolmetscher, und er zeigte ihnen die Raritäten, was unserem Schmied zu einem sehr einträglichen Handel verhalf, denn er verkaufte seine Waren zu wirklich unerhörten Preisen. So erhielt er zum Beispiel für ein Stückchen Silber, kaum von dem Werte eines Groschens, 2, zuweilen auch 4 Lot Gold, und seine Eisenwaren wurden ihm ebenso teuer bezahlt, wogegen sie die goldenen Kunstprodukte viel niedriger einschätzten. Es war in der Tat unglaublich, welche Massen von Gold er durch diesen Handel gewann. Mit einem Worte, jedem unserer Leute erblühte aus dem weiteren 3-monatlichen Aufenthalte in dieser Gegend ein neuer Zuwachs von ungefähr 5 Pfund Gold, und nun setzten wir uns nach der Goldküste in Bewegung, um zu sehen, wie wir wieder nach Europa kommen könnten. Nach einer Stromfahrt von 11 Tagen erreichten wir eine der holländischen Niederlassungen an der Goldküste, wo wir in guter Gesundheit und seelenvergnügt unsere Kähne verließen. Unser Elfenbein verkauften wir an die holländische Faktorei, die uns auch mit Kleidern und mit sonstigem Bedarf für uns und diejenigen der Neger versah, welche wir mitzunehmen gedachten. Ich bemerke beiläufig, dass uns nach Beendigung unserer Reise noch 4 Pfund Cheesepulver übrig blieb. Den Negerhäuptling setzten wir in Freiheit, kleideten ihn aus unserer gemeinschaftlichen Kasse, gaben ihm 1,5 Pfund Gold, das er recht geschickt zu bearbeiten gelernt hatte, und nun trennten wir uns in der freundlichsten Weise. Unser Engländer blieb noch eine Weile in der holländischen Faktorei, und später hörte ich, dass er dort aus Kummer gestorben sei, denn er hatte 1,000 Pfund Sterling über Holland nach England geschickt, um sich ein leidliches Auskommen unter seinen Verwandten in der Heimat zu sichern. Aber das Schiff wurde von den Franzosen genommen, und so ging all sein sauer Erworbenes verloren. Der Rest meiner Kameraden ging in einer kleinen Barke nach den 2 portugiesischen Faktoreien in der Nähe von Gambia zu Schiffe. Ich begab mich mit 2 Negern, die ich bei mir behielt, an Bord eines englischen Seglers, auf dem ich im September in England anlangte. So endigten meine Flegeljahre. Obgleich England mein Vaterland war, so hatte ich dort weder Freunde noch Verwandte noch Bekannte. Ich wusste daher nicht, wem ich mein Eigentum anvertrauen oder wen ich zu dessen Erhaltung um Rat angehen sollte. Ich übergab daher einen großen Teil meines Goldes einem Wirte, brachte das Übrige rasch mit leichtsinnigen Kameraden durch und es währte nicht viel länger als 2 Jahre, so war die ganze große Summe, die ich unter so vielen Mühen und Gefahren mir erworben hatte, in alle 4 Winde verflogen. Jetzt noch bringt mich der Gedanke an die Art, wie ich das Geld durchbrachte, fast zum Rasen, weshalb ich darüber hier nicht weiter reden will. Als ich auf den Boden meiner Vorratskammer sehen konnte, war es Zeit, an weitere Abenteuer zu denken. Denn meine Verführer, wie ich sie nennen muss, begannen mich wissen zu lassen, dass mit der Abnahme meines Geldes auch ihre Achtung zur Neige ginge und dass ich nichts von ihnen zu erwarten hätte. Über das hinaus, was sie sich mit meinem Golde bezahlen ließen, taten sie auch nicht einen Schritt für mich. Das war freilich eine bittere Erfahrung, die mich mit gerechtem Abscheu gegen ihren Undank erfüllte. Doch auch solche Gefühle legen sich, denn ich begegnete nirgends einer Seele, die mir wegen der Verschwendung einer so großen Summe, wie ich sie nach England gebracht hatte, auch nur das mindeste Bedauern oder auch nur eine Spur von Teilnahme entgegengebracht hätte. Ich nahm nun, gewiss zur schlimmen Stunde, Dienste an Bord eines nach Cadix bestimmten Schiffes, das der Kreuzer hieß. Widrige Winde, die uns an der spanischen Küste trafen, nötigten uns jedoch in Corona vor Anker zu gehen. Auf dem Schiffe machte ich die Bekanntschaft einiger Hauptunheilstifter, von denen mich einer, der tollste von ihnen, mit einer so innigen Freundschaft beehrte, dass wir uns Brüder nannten und uns gegenseitig alle unsere Schicksale und Pläne mitteilten. Dieser Bursche, der Harris hieß, kam eines Morgens zu mir und fragte mich, ob ich nicht an Land gehen wollte. Wir holten die Erlaubnis des Kapitäns ein wegen des Bootes, worauf wir zusammen uns ans Ufer ruderten. Als wir allein waren, fragte er mich, ob ich wohl Lust zu einem Abenteuer hätte, das uns für all unser vergangenes Unglück entschädigen könnte. Ich hatte nichts zu verlieren, ließ nichts hinter mir, und so war es mir gleichgültig, wohin es immer gehen mochte. Er fragte mich sodann, ob ich schwören wolle, verschwiegen zu sein und ihn nicht zu verraten, selbst wenn ich nicht Lust hätte, auf seinen Vorschlag einzugehen, und nun müsse ich mich unter den schrecklichsten Schwüren, wie sie nur der Teufel und wir beide ersinnen konnten, einweihen. Er erzählte mir, es gäbe einen wackeren Burschen auf dem anderen Schiffe, dabei zeigte er auf ein englisches Schiff, das im Hafen lag, welcher am nächsten Morgen mit einigen von der Mannschaft eine Meuterei beginnen und mit dem Schiffe davongehen wolle. Wenn wir nun auf unserem Fahrzeug Leute genug für uns gewinnen könnten, so wollten wir ein Gleiches tun. Der Vorschlag gefiel mir nicht übel, und so zog er noch weitere 8 Mann ins Geheimnis, denen er erklärte, sie sollten sich, sobald sein Freund das große Werk begonnen und sich zum Herrn des Schiffes gemacht hätte, bereithalten, seinem Beispiele zu folgen. Ich ließ mich ohne Bedenken, trotz der Verruchtheit des Verbrechens und der Schwierigkeit seiner Ausführung, in die Verschwörung ein. An dem bezeichneten Tage brach die Meuterei auf dem anderen Schiffe aus, und der Redelsführer, der Wilmot hieß, gab uns, nachdem er die anderen Offiziere festgenommen hatte, das Zeichen. Es waren jedoch nur 11 Eingeweihte auf unserem Schiffe, denn einer größeren Anzahl durften wir nicht trauen, und so verließen wir denn in einem Boote das Schiff und vereinigten uns mit den Empörern. Auf dem Meuterer-Schiffe ging es lustig in den Freuden her, und da ich selbst kühl und verwegen genug zu jedem tollen Streiche war, ohne auch nur die mindeste Gewissensregung zu spüren oder mir über die Folgen Gedanken zu machen, so führte mich die Gesellschaft mit Kapitän Wilmots Bande bald in eine Verbindung mit den berüchtigsten Seeräubern jener Zeit, von denen einige die Reise ihres Lebens mit einer Fahrt nach dem lichten Galgen beschlossen haben. Da ich schon früher einen Hang zum Seeräuber in mir verspürt hatte, so fühlte ich mich jetzt ganz zu Hause. Nachdem sich der Kapitän in den Besitz eines Schiffes gesetzt, hatte er, wie sich leicht denken lässt, nichts mehr im Hafen zu suchen und wartete daher nicht erst ab, bis vom Lande aus Schritte gegen ihn geschehen oder vielleicht Misshelligkeiten unter der Bemannung des genommenen Fahrzeuges ausbrächen. Er lichtete daher noch mit derselben Flut die Anker, stach in die See und hielt auf die Kanarischen Inseln zu. Unser Schiff hatte 22 Kanonen, konnte jedoch 30 führen, wie es denn überhaupt, da es nur ein Kauffahrer war, weder mit Munition noch mit Waffen so versehen war, wie es uns für den Fall eines Kampfes Not tat. Wir legten daher vor Cadix an, das heißt, wir warfen in der Bai Anker. Der Kapitän nebst unserem Geschützmeister, den wir den jungen Kapitän nannten, und einige andere von der Mannschaft, denen wir besser trauen konnten, darunter mein Freund Harris, dem die Ehre eines Kapitäns mahnten, und ich selbst, dem die Würde eines Leutnants übertragen worden war, sollten nun einige Ballen englischer Güter zum Verkaufe ans Land bringen. Aber Harris, der ein durchtriebener Bursche war, schlug einen besseren Weg vor, indem er sagte, er sei schon früher einmal in der Stadt gewesen und wolle für uns Pulver, Kugeln, Waffen und sonstigen Bedarf aufkaufen, den wir erst dann in englischen Waren zu bezahlen brauchten, wenn alles bereits an Bord wäre. So war es allerdings weit bequemer, und er begab sich nun mit dem Kapitän an Land, wo sie, so gut es sich machen ließ, abschlossen und nach 2 Stunden mit einem Fass Wein und 5 Fässern Branntwein zurückkamen. Des anderen Morgens legten 2 schwer beladene Barken mit 5 Spaniern an Bord an unser Schiff an. Der Kapitän verkaufte an sie seine Waren und enthielt anstatt der Zahlung 16 Fässer grobes und 12 Fässer feines Schießpulver, 60 Musketen, 12 Karabiner für die Offiziere, 17 Tonnen Kanonenkugeln, 15 Fässer Musketenkugeln, einige Säbel und 20 Paar gute Pistolen. Dazu kamen noch 13 Fässer Wein, denn da wir jetzt Herren geworden waren, so verschmähten wir es, Schiffsbier zu trinken. 16 Fässer Branntwein, 12 Fässer Rosinen und 20 Kisten Zitronen. Das alles wurde mit englischen Gütern bezahlt. Außerdem erhielt der Kapitän noch $600 bares Geld. Die Spanier versprachen wiederzukommen, aber uns war es nicht ums Bleiben zu tun. Von hier aus segelten wir nach Westindien und auf dieser Fahrt nahmen wir den Spaniern einigen Mundvorrat ab und machten einige Beute, die aber von keinem großen Werte war. Nachdem wir an der Küste von Cartagena eine spanische Schaluppe genommen hatten, machte mir Harris den Vorschlag, den Kapitän Wilmot darum anzugehen, dass er uns mit einem entsprechenden Munitions- und Waffenvorrat in das genommene Fahrzeug setze und uns gestatte zu sehen, was sich damit ausrichten ließe, denn es war für unser Gewerbe weit geeigneter und auch ein schnellerer Segler als das große Schiff. Wilmot willigte ein, indem er zugleich die Insel Tobago als den Ort der nächsten Zusammenkunft bezeichnete und die Bestimmung traf, dass alles, was eines der Schiffe erbeutete, unter die Mannschaft beider Schiffe verteilt werden sollte. Nach dieser Verfügung wurde auch, als sich unsere Schiffe nach ungefähr 15 Monaten bei Tobago wieder trafen, genau gehandhabt. Wir kreuzten an 2 Jahre in diesen Meeren, wobei wir es vornehmlich auf die Spanier abgesehen hatten. Nicht, weil wir uns ein Bedenken daraus machten, englische, holländische oder französische Schiffe zu nehmen, denn dies geschah gleichfalls, wenn sie uns in den Weg kamen. Namentlich kaperte Kapitän Wilmot ein neu englisches Schiff, das von Madeira nach Jamaika segeln wollte, und ein anderes mit Bundbedarf beladenes, das von New York nach Barbados ausgelaufen war, von denen uns insbesondere das letztere sehr zustatten kam. Der Grund indes, warum wir uns weniger gern mit englischen Schiffen befassten, lag darin, dass dieselben stärker gerüstet waren und daher stärkeren Widerstand zu leisten vermochten. Auch boten sie weniger Beute als die spanischen, die gewöhnlich Geld an Bord führten. Eine Beute, mit der wir am allerbesten umzugehen wussten. Der Kapitän war gegen die Bemannung genommener englischer Schiffe besonders grausam, damit man nicht allzu bald in England von ihm Kunde erhielte. Aber gerade deshalb hatten die königlichen Kreuzer besonders strengen Befehl, auf ihn zu lauern. Doch lassen wir vor der Hand diesen Teil unserer Geschichte. Unsere Beute nahm in diesen 2 Jahren beträchtlich zu. Wir hatten $60.000 auf dem einen und $10.000 auf dem anderen unserer Schiffe. Und da wir nun reich waren, so entschlossen wir uns, unsere Macht zu verstärken. Wir hatten nämlich eine in Virginien gebaute Brigantine, ein ausgezeichnetes Fahrzeug, das ein sehr guter Segler war und 12 Kanonen führen konnte, und eine spanische Fregatte, die ebenfalls unvergleichlich segelte und die wir nachher durch geschickte Zimmerleute für 22 Knoten einrichten ließen, genommen. Nun bedurften wir aber weiterer Hände. Wir steuerten deswegen nach der Campeach Bay, wo wir unsere Schiffe nach Belieben bemannen zu können hofften, wie es denn auch wirklich geschah. Hier verkauften wir die Schaluppe, auf der ich bisher gefahren war, und da Kapitän Wilmot sein eigenes Schiff beibehielt, so wurde mir das Kommando der spanischen Fregatte mit dem Titel eines Kapitäns übertragen. Während mein Freund Harris, der verwegenste und unternehmendste Bursche, den die Welt aufzuweisen vermochte, die Stelle des ersten Offiziers bekleidete. Die Brigantine wurde mit weiterem Geschütz versehen, und so waren wir nun im Besitze von 3 gut bewaffneten, stark bemannten und auf 12 Monate mit Proviant versehenen Schiffen. Denn wir hatten einige Schaluppen von Neuengland und New York, die mit einer Ladung Mehl, Erbsen und Pökelfleisch nach Jamaika und Barbados gehen wollten, genommen und uns mit weiterem Rindfleisch an der Küste von Kuba versehen. Ende von Abschnitt 7.